Die Häuptlinge setzten sich mit einigen alten Kriegern zur Beratung zusammen. Immerhin schon ein Erfolg, fand ich. Hört ihr, Krieger der Apachen und Kiowas, was über die vier gefangenen Bleichgesichter beschlossen wurde. Wir wollen den großen Geist zwischen ihnen und uns entscheiden lassen. In Shutshuna und Winnetou wurden dadurch in ihrer Ehre gekränkt, dass ein junges Bleichgesicht imstande war, sie mit der bloßen Faust niederzuschlagen und zu betäuben. Also wird in Shutshuna mit diesem Weißen, Old Shatterhand genannt, kämpfen. Es ist Winnetou nicht leicht geworden, zugunsten seines Vaters zurückzutreten. Old Shatterhand muss über den Fluss schwimmen. Er bekommt keine Waffe. In Shutshuna folgt ihm und nimmt nur den Tomahawk mit. Gelangt der Weiße ans Ufer und lebendig bis zu der Zeder, die dort drüben auf der Lichtung steht, so ist er gerettet. Und auch seine Gefährten sind frei. Tötet ihn der Häuptling aber, bevor er die Zeder erreicht, so sterben auch sie. Jedoch sollen sie vorher nicht gemartert, sondern gleich erschossen werden. Anständig von dem Mann. Alle anwesenden Krieger mögen bestätigen, dass sie mir beistimmen. Ihr seid verloren, Sir, und wir auch. Nur ruhig, Sam, ich habe schon mal einen Plan. Passt auf, wenn ich ertrinke, sind wir gerettet. Was? Bindet ihn los! Was habt ihr gesagt? Wenn ich ertrinke, sind wir gerettet. Nicht vergessen. Er redet irre. Still jetzt. Es ist eine große Ehre für mich, mit dem berühmten Häuptling der Apachen um die Wette oder vielmehr auf Leben und Tod zu schwimmen. Aber für ihn ist es keine Ehre. Weshalb nicht? Weil ich kein Gegner für ihn bin. Ich habe noch nie einen so breiten Fluss durchschwommen. Und du bist bewaffnet, ich nicht. Das ist ungerecht. Ist das Bleichgesicht zu feige zu kämpfen? So sterbt ihr alle am Marterpfahl. Nein, nein, nein, nein. Nur hier lege ich meinen Rock und meine Stiefel hin. Und was ich im Gürtel und in den Taschen habe, lege ich obendrauf. Wir erhalten doch unser Eigentum wieder, wenn wir frei werden. Tja, ihr erhaltet es. Alles? Alles. Auch die Pferde? Auch die Gewehre? Alles, hat Shutshuna gesagt. Hast du keine Ohren? Eine Kröte wollte mit dem Adler um die Wette fliegen und fragte ihn, was er ihr geben würde, wenn sie ihn besiegte. Komm jetzt! Sir, bleibt hier, Sir! Oh, es geht schief! Dann denkt an meine Worte, Sam. Vorwärts jetzt zum Fluss! Meine Krieger mögen folgen! In Shutshuna hatte sich ebenfalls bis auf die leichte indianische Hose entkleidet und nur den Tomahawk in den Gürtel gesteckt. Jetzt durchschritten wir den Halbkreis der roten Krieger und dabei kam ich in der Nähe von Chochi vorüber, die mit einem tief traurigen Blick von mir Abschied nahm. Es war mir klar, dass ich mich in der äußersten Gefahr befand. Ich konnte gerade oder im Zickzack über den Fluss schwimmen. In jedem Falle würde mich der Tomahawk des Häuptlings erreichen. Ich musste also tauchen. Wenn ich eine Zeit lang nicht wieder hochkäme, würden sie annehmen, ich sei ertrunken. Dann würden sie mich stromabwärts suchen. Ich musste also unter Wasser stromaufwärts schwimmen. Irgendwann müsste ich doch aber einmal Luft holen können. Schnell prägte ich mir eine Stelle am Ufer ein, die der Fluss unterspült hatte und die mich beim Auftauchen vor allen Blicken schützen würde, wenn ich unter Wasser so weit stromauf schwimmen und genau an dieser Stelle erst auftauchen könnte. Ich musste meine Komödie noch ein bisschen weiterspielen, um meinen Gegner sicher zu machen. Es kann beginnen. Spring hinein! Darf ich nicht erst... Hinein, du Kröte! Ich fühlte den Grund und schwamm hart am Ufer hin stromauf. Zu meinem großen Glück erwischte ich zum Atemholen fast genau die gewünschte Stelle und konnte zu meiner Freude feststellen, dass meine List gewirkt hatte. Die Rothäute liefen scheinbar ratlos durcheinander und warteten immer noch darauf, dass ich wieder an die Oberfläche käme. Der Häuptling schwamm hin und her, um mir sofort beim Auftauchen den Schädel zu spalten. Nachdem ich die Lungen kräftig voll Luft gepumpt hatte, machte ich mich an das schwerste Stück meiner Aufgabe. Jetzt musste ich quer über den Fluss hinüber zu der Zeder. Aber auch das schaffte ich. Und weil niemand mich weiter oben am jenseitigen Ufer vermutete, konnte ich sogar frische Kräfte sammeln. Ich hätte jetzt einfach ans Ufer steigen und zu der Zeder laufen können. Aber ich wollte meinen Sieg doch nicht nur einer List zu verdanken haben. Auch wollte ich Inchuchuna eine Lehre geben und ihn mir zugleich zur Dankbarkeit verpflichten. Und zwar diesmal vor aller Augen. Also tat ich wassertretend, so als stände ich an einer flachen Stelle, und rief über den Fluss hinüber: Der Goldjunge! Er hat's geschafft, wir kommen frei! Ach Gott, worauf wartet das Grino noch? Hello, Shatterhand! Jetzt zum Baum! Jetzt zum Baum! Sind doch nur 300 Schritt! Da schwimmt der Häuptling auf ihn los! Der Junge muss den Verstand verloren haben! Warum steigt er denn nur nicht ans Ufer? Er lässt den Roten noch näher kommen! Immer noch näher! Da! Der Häuptling schwingt den Tomahawk. Er wirft nicht. Unser Fischotter ist einfach weggetaucht. Großartig, wenn ich mich nicht irre. Dort ist er wieder. Jetzt ist er am Ufer. Fort, schnell, zum Baum. Dieser junge Idiot bleibt stehen. Er ist lebensmüde. Mach doch, dass er an die Zeder kommt. An die Zeder. An die Zeder. Inchuchuna, du hast dich abermals in Old Shatterhand getäuscht. Willst du dein eigenes Bein in den Kopf haben? Und? Wie bist du mir im Wasser entwischt? Der böse Geist hat dir geholfen. Bleib stehen, Häuptling, oder?